Üben Sie nun. Hören Sie die Anweisung und sprechen Sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Modellantwort. Fragen Sie Ihren Freund Bruno, ob er am Freitag schon etwas vorhat. Du, Bruno, hast du am Freitag schon etwas vor? Ja, da habe ich mich schon mit Marco verabredet. Fragen Sie, was er am Samstag macht. Was machst du am Samstag? Hast du da Zeit? Am Vormittag muss ich einkaufen, aber am Nachmittag geht es. Super. Hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen? Sprechen Sie als Bruno. Sagen Sie ja und fragen Sie, wann und wo Sie sich treffen. Einverstanden. Wann und wo denn? Ich würde sagen, am Stadtpark. Passt dir 14 Uhr? Fragen Sie, ob es auch um 15 Uhr geht. Gern. Aber geht es vielleicht auch etwas später, so um 3? Einverstanden. Super, dann sehen wir uns am Samstag am Stadtpark.